Geheimnis des persischen Sklaven. Kriminalhörspiel nach dem Roman Alter Hund auf drei Beinen von Waltraud Lewin. Um Gottes Willen, das ist ja alles blutig. Wie das aussieht. Der ist hinüber. Holt irgendwann mal die verdammten Bullen oder was? Nichts anfassen. Wer da eben so gekreischt hat, das war ich. Marion Quade, Rentnerin. Und eben habe ich vor meiner Wohnungstür, Hinterhaus, Parterre, also gerade habe ich da eine Leiche gefunden. Kann man schon einen Schreck kriegen? Sehen Sie? Sehen Sie, Frau Quade? Von wegen, alles halb so wild und so. Na endlich, die sind ja auch nie da, wenn man sie braucht. Aber Sie brauchen ja kein Sicherheitsschloss, Frau Quade, nicht wahr? Ihnen passiert ja nichts. Nicht besonders logisch. Wie ein Sicherheitsschloss bewirken soll, dass mir keine Leiche vor der Tür liegt, verstehe ich nicht ganz. Aber das ist nun mal der Tick von meiner Nachbarin Hannebrand. Partout soll ich mir so eine verstärkte Tür zulegen, wie alle. Viel zu teuer. Und da sagt sie ständig, sie werden auch noch nach Canossa gehen. Sie werden auch noch nach Canossa gehen, Frau Quade. Heutzutage wird ein Rentner schon wegen 2,50 in der Tasche ermordet. Wieso? Ich bin doch gar nicht ermordet worden. Na, nun werden Sie mal bloß nicht zynisch, Frau Quade. Wie lange, Herr Wachtmeister? Da die Frau. Die hat sie gefunden. Ja, die Olle. Furchtbar, was? Ja, das ist ja nicht mehr Berlin mit mir. Ich bin ja sonst nicht schreckhaft. Aber nach dem Schock musste ich erst mal mit jemandem reden. Schnapsleichen, die kannte man ja von früher so hin und wieder. Aber eine echte? Also bin ich rauf zu Frithjof. Frithjof Reiter. Mein heimlicher Tröster über viele Jahre. Meine alte Liebe aus dem Vorderhaus. Der einzige im Haus, mit dem ich konnte. Zu DDR-Zeiten hat er mal im Knast gesessen. Er war Diplomat gewesen in einem afrikanischen Land und sie haben ihn verhaftet, weil er angeblich was in seinem Koffer mitgeschmuggelt hatte. Die ganze Sache war immer etwas nebulös gewesen. Und Frithjof hatte sich auch nie klar geäußert. Er war da heikel. Aber unsere Geschichte hat das keinen Abbruch getan. War eben ein feiner Mann. Wer ist denn da? Du kennst doch unser Zeichen, Frithjof. Ich bin's natürlich. Entschuldige. Ich fühle mich nicht gut. Kann jetzt nicht aufmachen. Bestimmte Dinge ertrage ich einfach nicht. Verstehe. Nur ich auch nicht unbedingt. Dachte, man könnte vielleicht... Ich bin böse, Liebes. Ich bin... Zu sensibel, ich weiß. Gute Nacht. Träumt schön. Nacht, Frithjof. War gut, wenigstens deine Stimme zu hören. Manchmal ist da wirklich keine Hilfe. Dabei sehen wir uns in der letzten Zeit kaum noch. Er hat keine Zeit, sagt er. Er arbeitet an irgendwelchen autobiografischen Aufzeichnungen. Tja, war ich eben auf mich allein angewiesen. Die Leiche hatten sie zwar ordnungsgemäß entsorgt, aber gruselig war mir's schon auf meinem Hinterhof zugegeben. Dazu noch eine Wohnung parterre, wo praktisch jeder... Also irgendwas musste her zu meiner Sicherheit. Nur zu Stahltüren und Sicherheitsschlössern reicht's bei mir einfach nicht. Was mich beschützen soll, das muss was Lebendiges sein, womit ich mein Tun habe. So habe ich mir zweierlei angeschafft. Einen Untermieter und einen Hund. Der Untermieter ist ein ausgesprochenes Schnäppchen. Statt was zu kosten, bringt er auch noch Geld ins Haus. Außerdem holt er die Kohlen aus dem Keller und die Selters von Gemüsemüller. Der Junge hat einen Makel, der aber bei mir nicht zu Buche schlägt. Er studiert Musik, Klarinette, aber mich kann das gar nicht stören. Ich bin nämlich schwerhörig. Hören Sie? Das ist mein Untermieter. Habe ich im S-Bahnhof kennengelernt, am Hackeschen Markt. Stand da und spielte dieses Stück, und hatte neben seinem Hut ein Pappschild, suche Zimmer zur Untermiete. Dem Mann kann geholfen werden, dachte ich, denn Lärmbelästigung kenne ich ja praktisch nicht. Den Hund, vielmehr die Hündin, habe ich aus dem Tierheim Langwitz. Zugegeben, sie humpelt ein bisschen, war früher mal beim Zoll, ausgemustert. Aber zu Hanna Brands Bemerkung gab es deswegen noch lange keinen Anlass. Huch Gott, Frau Quade, was schleppen Sie denn da an? Einen alten Hund auf drei Beinen, was soll denn der nützen? Der ersetzt mir das Sicherheitsschloss, Frau Brand. Na, ich weiß ja nicht. Wie heißt denn die Töle? Das ist keine Töle. Und heißen tut sie Canossa. Canossa? Canossa, Sie haben richtig gehört. Tag auch. Tag. Das alte Mädchen ist prima. Wir sind ein Herz und eine Seele. Und wenn sie neben mir auf dem Sofa liegt, den Kopf bei mir im Schoß, dann fehlt uns beiden wirklich nichts. Jonas, also mein Untermieter, hat allerdings ein Problem. Frau Quade, ich muss ihm was gestehen. Na? Dann gestehen Sie mal, Jonas. Ich krieg die Miete nicht zusammen. Es war einfach zu viel diesen Monat. Wieso? War doch genauso viel wie vorigen Monat auch. Das doch nicht. Ich hatte Ausgaben und... Tja, was machen wir denn da, Jonas? Kann ich es nicht abarbeiten? Zum Beispiel morgens mit dem Hund gehen, wenn das Wetter schlecht ist. Der Vorschlag kam mir sehr entgegen. Ich muss gestehen, dass ich morgens schwer aus den Federn komme und Canossa ist da gnadenlos. Zumal, wenn es regnet. Oh Gott, Frau Quade, was sind hier gelaufen? Total unvernünftig. Canossa ist schließlich nicht mehr die Jüngste. Die waren uns auf den Fersen bis vor die Haustür. Wer? Die Hundefänger? Machen Sie sich nicht lustig. Ich hätte jetzt glatt die Miete für ein halbes Jahr zusammen gehabt. Ich hätte Ihnen doch bloß erzählen müssen, Canossa wäre mir weggelaufen. Da hätten Sie gar keine Miete mehr zahlen müssen. Dann wären Sie nämlich noch heute geflogen. Wenn ich Ihnen doch sage, dass das seit 4 Tagen so geht. Zuerst haben die mir 100er geboten, am zweiten Tag noch mehr. Und dann wurden sie aufdringlich. Die wollten mir die Leine aus der Hand nehmen. Na Gott sei Dank war ich schneller. Merkwürdig. Bloß, warum haben Sie mir das denn nicht schon vorher erzählt? Ja, ich wollte Sie nicht beunruhigen. Na, dann gehe ich wohl lieber wieder höchstpersönlich mit dem Hund. Was, Canossa? Irgendwie kam mir die Sache spanisch vor. Und mein Jonas wirkte bei seiner Geschichte nicht sehr glaubwürdig. Ich fand es denn doch sicherer, mein Hündchen wieder selbst auszuführen, bei jedem Wetter. Die Mädchen auf der Oranienburger stehen ja auch bei jedem Wetter. Und wenn ich die so sehe, untenrum praktisch nichts an, Da winken doch die Nierenbeckenentzündungen als Massenkrankheit. Na, Abend, Frau Quade. Ach, na, Abend, Silvi. Scheiß Arbeit bei dem Wetter, was? Ist ein Job wie jeder andere. Auf dem Bau wollen sie ja Schlechtwettergeld auch streichen. Hey, Canossa, was ist denn? Die ist ja ganz verrückt nach Ihnen, Silvi. So ein Tier merkt eben, ob man es mag. Nicht, Canossa? Gucken Sie mal, wie er meinen Fingern schnüffelt. Vielleicht liebt sie mein Parfüm. Ja, vielleicht ist es das Parfüm. Viel Erfolg noch, Silvi. Danke, Frau Quade. Kann ich brauchen. Bei dem Wetter geht das Geschäft ziemlich mies. Also, ob das nun wirklich das Parfüm war, was Canossa so angezogen hat. Auf unserem Weg zum Mombi, also zum Mombi-Ju-Park, habe ich mein altes Mädchen immer fest an der Leine. Schätze, sonst würde sie unterwegs noch die eine oder den anderen... Oh, wenn ich das aus der Entfernung verstehe, dann muss es schon ziemlich laut sein. Komm, Canossa. Hau ab! Na moi, Russenwald! Erst uns die Arbeit wegnehmen und dann auch noch rumnöhlen. Sei froh, dass ich dir nicht meinen Hektar auf den Hals setze, du. Was geht denn hier vor? Halt du dich da raus, Rolle. Mit deiner hinkenden Töle. Ich habe ihm bloß gesagt, er soll seinen Hund hier nicht graben lassen. Hier liegen Scherben im Boden, das Tier kann sich verletzen. Aber er schreit gleich solches Zeug. Er ist dumm. Hat das dir gesagt? Dumm? Dumm hast du mich genannt? Du Schlampe, willst ein paar aufs Maul haben, was? Das lassen Sie mal fein bleiben. Nimmst auch noch Partei für die? Deutschland, die Deutschen! Wenn das solche sind wie Sie, kann ich drauf verzichten. Pass mal auf, was ich gleich mache, du! Sehr gut, sehr gut. Wir sprechen uns noch. Das hat ein Nachspiel. Hector bei Fuß. Mistkrücke, verdammt! Rohling, jetzt lässt er seine Wut an dem armen Vieh aus. Dankeschön für Ihre Hilfe. Wir haben nicht nötig gewesen, der gibt bloß an. Ich danke. Wenn ich solche Sprüche höre, kommt mir die Galle hoch. Muss man mitleben, wenn man hier lebt. Feines Hundchen haben Sie da. Hab Sie schon öfter hier im Park gesehen. Gut in Schuss, bis auf das Hinken. Das hat sie schon aus dem Tierheim mitgebracht. Wahrscheinlich hat da mal ein Ausbilder zu hart durchgegriffen. Möglich. Aber ich würde sie trotzdem gerne mal untersuchen. Wäre gut, denke ich. Wirklich. Untersuchen? Ich bin Tierärztin. Kommen Sie doch mal zu mir in die Praxis. Erste Behandlung ist kostenlos. Hier, meine Karte. Und schönen Tag euch beiden. Natalia Stakova Finkelstein. Kleintierpraxis. Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich aus all dem schlau werde. Was wollen die bloß alle von meinem Hund? Klar, Canossa war beim Zoll gewesen. Spezialgebiet Drogen vermutlich. War sicher eine feine Spürnase. Aber warum machten die alle so einen Aufriss? Es wird doch noch mehr Schnüffelhunde auf der Welt geben als diese hinkende olle Dame. Übrigens, zu Hause war schon wieder eine mittlere Katastrophe angesagt. Die lieben Mitbewohner scharten sich im Hof und ihr Zentrum war mein Untermieter Jonas. Na, da kommt sie ja endlich. Die Polizei ist gerade weg. Jonas! Ja, sagen Sie mal, was ist denn mit Ihnen passiert? Zusammengeschlagen haben sie ihn, als er ihre Kohlen aus dem Keller geholt hat. Also wessen Kohlen das nun waren, das ist ja wohl unwichtig. Kommen Sie, Jonas, gehen wir rein. Sie können mir das alles bestimmt selber erzählen. Ach, na, das ist ja ein Ding. Trinken Sie einen Schluck Kamillentee, kommen Sie. Also, was war das? Ja, das Licht im Keller war mal wieder kaputt und als ich so am Schloss rumfummle, da raschelt es. Ich habe natürlich gedacht, eine Ratte, und als ich noch so suche, haut mir jemand über den Schädel, dass ich Sterne sehe und die Kellertreppe hoch und weg ist er. Ich bin hochgewankt und auf dem Hof war ja dann Gott sei Dank gleich Frau Brandt. Die hat die Polizei geholt. Und? Hat sie den Täter gesehen? Nee, leider nicht. Die kam gerade erst von oben, da war der schon weg. Na, kommen Sie, noch ein Stückchen. Und Sie meinen, da hat Ihnen einer regelrecht im Keller aufgelauert? Einer, der wusste, dass Sie für die Olle Quade die Kohlen hochholen? Es kann ja gar nicht anders sein, Frau Quade. Muss ja einen Bumerang gehabt haben, der Kerl. Bumerang? Wieso? Na, Sie haben doch gesagt, er hat Ihnen von hinten eins übergezogen. Und das Pflaster tragen Sie auf der Stirn. Ja, ich stehe noch unter Schock. Vielleicht habe ich mich halb umgedreht. Herr Gott, ich weiß es doch nicht mehr. Sie fragen ja wie die Polizei. Ich hab's bloß gern genau. Gesagt hat der Kerl nichts? Kein Pieps, aber ich denke, das alles hängt mit Canossa zusammen. Sie sollten sich wirklich von ihr trennen. Sind Sie noch bei Trost? Weil man Ihnen eins versetzt hat, soll ich meinen Hund weggeben? Wo soll denn da ein Sinn drin sein? Also, jetzt brauche ich Schnaps. Canossa hat ein Geheimnis. Klar hat sie das. Mehr als eins. Jeder hat ein Geheimnis. Sie doch auch. Ich bin bloß ein Musikstudent, der kein Geld hat. Das ist mein ganzes Geheimnis. Er tat mir leid. Ich schickte ihn zu Bett und holte meine Kohlen selber hoch. Mit einer Taschenlampe und Canossa an meiner Seite. Sehr geehrte Frau Quade, ich möchte Sie herzlich bitten, einen Besuch mit Ihrer Hündin bei mir nicht allzu lange hinauszuzögern. Ich kann bestimmt etwas für Ihr Wohlergehen tun. Mit Gruß, Dr. Stakowa Finkelstein. Es ist schon komisch. Sonst habe ich wochenlang nichts im Briefkasten, außer solchen Angeboten für Kaffeefahrten oder Schnäppchenjagden im Kaufhaus. Auf einmal kriegte ich gleich drei richtige Schreiben. Das erste war eine Karte von der kleinen Ärztin, die Canossa und ich beschützt hatten. Das zweite Schreiben war echt vornehm. Bütten. Handgeschöpft, würde ich sagen. Leider kein Absender. Sehr geehrte Frau Quade, wie wir erfahren haben, sind Sie im Besitz einer Hündin. Über dieses Tier würden wir gern mit Ihnen ins Geschäft kommen. Wir bieten Ihnen dafür im Austausch eine reinrassige deutsche Schäferhündin. 1A Ausbildung, auf Mann dressiert, aber anschmiegsam und treu. Oder einen entsprechenden finanziellen Ausgleich. Natürlich gehen wir auch gerne auf Gegenvorschläge Ihrerseits ein. Wir sind zum Beispiel auch bereit, die Hündin leihweise über einen von Ihnen bestimmten Zeitraum zu übernehmen. Ihre Antwort erwarten wir unter Postfach innerhalb von 3 Tagen. Erst wollte ich den Wisch gleich in den Ofen stecken. Dann legte ich ihn doch erstmal beiseite. Und dann die größte Überraschung. Hotelpapier. Absender war nicht das Hotel. Und als ich öffnete, erkenne ich die feine kleine Schrift meines Sohns Thorsten. Thorsten war noch zu DDR-Zeiten Wessi geworden. Bei seiner ersten BRD-Reise als Außenhandelskaufmann war er gleich drüben geblieben. Ich kann nicht sagen, dass er mich seitdem mit Nachrichten verwöhnt hat. Musste er ja auch nicht. Aber nun dies hier. Hallo Mom, ich bin hier im Radisson Plaza abgestiegen. Kannst du mich morgen gegen 18 Uhr in der Lounge besuchen? Es ist von einiger Wichtigkeit. Bring ruhig deine Hündin mit. Thorsten. Von solchem Unsinn wie Hallo Mom mal abgesehen, er hatte mich nie anders als Mutti oder Mutter genannt, überraschte mich sein plötzliches Kontaktbedürfnis ja doch mächtig. Und vor allem, woher wusste er, dass ich einen Hund hatte? Ah, Frau Quade. Na, was sagen Sie nun? Wozu soll ich was sagen? Der Mord vor Ihrer Tür ist aufgeklärt. Steht in der Zeitung. Ach ja? In der Zeitung steht manches. Na, seien Sie doch nicht immer so negativ, Frau Quade. Wo die Polizei schon mal einen Erfolg hat. Ja, und was war's? Bandenkämpfe rivalisierender Mafia-Gangs, Rauschgift und Waffenschmuggel? Sie haben es also doch gelesen? Also mir verschlug es die Sprache. Waren hier denn alle durchgedreht? Und so einen Unfug glauben Sie? Was soll denn so ein Supergangster hier auf dem Hof gewollt haben, vor meiner Wohnungstür? Also die Polizei nimmt an, dass er jemanden hier im Haus aufsuchen wollte, dabei verfolgt wurde und sich vor dem anderen in den Hof geflüchtet hat. Ach, vergeblich, wie man sah. Ja, er wollte jemanden hier im Haus aufsuchen, na wundervoll. Ich habe schon immer gewusst, dass dieses Haus eine Brutstätte des organisierten Verbrechens ist. Frau Brandt, Sie haben eine blühende Fantasie. Ich würde sowas aber doch ernst nehmen, Frau Quade. Sehen Sie? Der Herr Frohgemuth hat ja auch seine Erfahrungen hinter sich. Ich denke manchmal, Frau Quade, Sie leben in einer Welt, die es gar nicht gibt. Bloß weil ich nicht auf jede Räuberpistole reinfalle? Sehr witzig. Schönen Tag noch. Jonas, holen Sie mir noch Mineralwasser vom Gemüseladen? So, Maria? Wer sonst klingelt so? Darf ich reinkommen? Ja, schnell, schnell. Hat dich jemand gesehen? Was bist du denn so ängstlich? Meinst du, wir können noch im Nachhinein unseren guten Ruf verlieren, wo wir gar nichts mehr miteinander haben? Und dann sah ich was ganz Ungewöhnliches. Fridtjof war dabei, einen Koffer zu packen. Es war der gleiche schäbige Koffer, mit dem er hier vor 15 Jahren angelandet war, aus dem DDR-Knast. Was ist denn los? Du willst verreisen? Ich muss. Liebes, ganz plötzlich habe ich eine Kur bekommen vom Arzt. Könnte ich jetzt auch gebrauchen, eine Kur. Aber erstens kann ich Canossa nicht allein lassen und zweitens hat die vielleicht einen Arzt nötiger als ich. Wieso? Ist er denn krank? Direkt nicht, aber die Finkelstein hat das ganz dringend gemacht. Die wer? Eine Tierärztin, die ich kennengelernt habe. Wie hast du gesagt, heißt sie? Finkelstein und noch was dazu, eine Russin. Mein Gott, Fridtjof, was interessierst du dich denn so für die Ärztin? Ich komme hier hoch, weil ich mit wem reden muss und du sagst mir nur, du musst zur Kur und dann erfahre ich das so ganz nebenbei. Wenn ich dir lästig bin, musst du es sagen. Entschuldigung, Liebes, ich bin nur ein bisschen nervös, darum ja auch die Kur. Wann soll es denn losgehen? Am Morgen vor Tau und Tag. Ja, wenn was ist, dann... Sag mal, Marion, hast du noch die Schlüssel hier zu der Wohnung? Klar, noch von damals. Hast du das mal irgendjemandem erzählt? Dass ich deine Wohnungsschlüssel habe? Ja, ja. Warum sollte ich das wem erzählen? War doch nur eine Sache zwischen uns beiden. Ja, ja, ist auch besser so. Du... Ich bin in Eile, ja. Gib mir noch einen Kuss. Und Marion, denk nicht schlecht von mir. Ich kannte den Kasten, als er noch Palasthotel hieß. Im Hotelrestaurant gab es Service nur gegen Währung, wie das damals hieß. Aber im Café unten saß die Sorte Mädchen, die jetzt an der Oranienburger steht. Übrigens im trauten Verein mit Diplomaten, Künstlern, Neureichen. Und Omis wie mir, die sich mal eine Tasse Kaffee in Atmosphäre leisten wollten. Damals konnte man sich sowas ja leisten. Heute musste ich mich dazu von meinem Herrn Sohn einladen lassen. Champagner musste es natürlich sein. Nur was er mir dann dazu auftischte, übertraf denn doch meine Erwartungen. Mutter, es ist einfach so. Dieser Hund und... Na, ich fang mal anders an. Der Zufall ist schon ein seltsamer Spielmeister. Dass eine Person mit Namen Quade ins Tierheim geht und mit traumwandlerischer Sicherheit gerade diesen Hund mitnimmt, sowas gibt's einfach nicht. Der Hund war nämlich abhanden gekommen, nun ist er wieder da, man erkennt ihn. Und er ist ausgerechnet bei einer Person mit Namen Quade. Ich verstehe kein Wort, sag mir die Wahrheit. Hat das was mit Drogen zu tun? Ja, mit Drogen auch, aber das ist nicht alles. Fest steht, dass es Schwierigkeiten für dich geben kann. Ich glaube, da stecke ich schon drin. Drogen. Und was hat mein Sohn damit zu tun? Mutter, ich müsste dir dringend raten, dich ganz von dem Tier zu trennen, aber wenn ich das tun würde, stehst du auf und haust ab. Allerdings. Nur wenigstens für eine Weile müsste Canossa verschwinden. Gleich zwei Parteien interessieren sich für deine Hündin. Parteien? Was für Parteien? Leute, die nach der Wende die Gelegenheit beim Schopf packen. Ja, die kräftig zugelangt haben, willst du sagen, ja? Prost! Wer in solchen Zeiten seine Chance vertut, ist entweder ein Narr oder ein Dummkopf. Sowas bist du bestimmt nicht. Ich rede jetzt nicht von mir, Mutter. Ich rede von meinen entfernten Geschäftspartnern. In meinen Büchern ist nichts zu finden, alles legal. Aber im Osten ist Bargeld knapp. Macht man schon mal Kompensationsgeschäfte, man tauscht Ware gegen Ware. So bleibt nicht aus, dass man Kontakt zu gewissen Kreisen aufnehmen muss. Was für Kreise? Willst du damit sagen, dass du Geschäfte mit der Mafia machst? Mutter, du solltest mir zuhören. Und trink nicht so schnell. Es ist nicht fair, dass du mich hier attackierst. Begreif doch, ich will dir helfen. Ich höre. Diese Gruppen, zu denen ich, wie gesagt, nur über Mittelsmänner Kontakt habe, neigen ihrer Natur nach zu Rivalitäten. Und die werden nicht immer mit Samthandschuhen ausgetragen. Nach der Wende bekam nun eine dieser Gruppen, die hierzulande operierte, einen ziemlichen Aufschwung. Aufschwung? Ost, was? Mutter, das ist nicht witzig. Finde ich auch. Da gab es neue Ressourcen. Du verstehst? Gerätschaften, die man hierzulande nicht mehr brauchte, die aber anderswo sehr begehrt waren. Andererseits Stoffe, die man, ja, es boomte. Was? Das Rauschgiftgeschäft? Ja, aber wie gesagt, es geht nicht nur um Rauschgift. Jedenfalls in diesen Rivalitäten war der Hund, den du Canossa nennst, so etwas wie eine Waffe. Man konnte mit ihm Lager und Vorräte aufspüren, Verstecke orten, Waren dazugewinnen oder vernichten. Man musste ihm nur das Richtige vor die Nase halten. Ihr ehemaliger Hundeführer von der Grenze hatte sie für sündhaftes Geld verkaufen können und sie funktionierte. Bis sie umgedreht wurde. Umgedreht? So nennt man das wohl bei Agenten. Sie geriet an die andere Seite. Sie wurde geklaut. Die erste Gruppe konnte damit kaltgestellt werden. Die Hündin hatte ihren Zweck erfüllt. Eigentlich sollte sie nach Petersburg transferiert werden, aber genau das geschah nicht. Der Verantwortliche ist seither verschwunden und auch von Canossa fehlte jede Spur. Bis zu dem Augenblick, als sie bei dir auftauchte, Mom. Und jetzt, wo ihr sie wiedergefunden habt, soll sie doch noch ins Ausland transferiert werden, oder was? Also mir langt's. Was hab ich bloß gemacht? Ich hab mir einen ollen schwarzen Hund aus dem Tierheim geholt und auf einmal hab ich die halbe Unterwelt am Hals und meinen Sohn noch dazu. Drogen, Waffen, Immobilien. Mutter, bitte, halt dich zurück. Und du, mein Sohn Thorsten, Stasi oder Russenmafia oder beides? Hältst du den Mund, ja? Da kannst du sicher sein. Sonst muss ich nämlich kotzen. Ich bin hier im falschen Film, mein Junge. Aber du wirst das schon regeln. Du bist ja der Größte. Guck mal hier, so ein schöner Brief. Kam gestern mit der Post, Gruppe 1 oder 2? Mutter, das ist es ja. Der Hund bringt dich in Gefahr. Und dich, nicht wahr? Heißt ja auch Quade. Ich bin von Gangstern umgeben. Komm, Canossa. Mutter, wo willst du denn hin? Mein Hund muss mal pinkeln und ich auch. Und außerdem habe ich die Nase voll von dir, Thorsten Quade. Aber Mutter, so kannst du nicht gehen. Der Champagner tat seine Wirkung. Vielleicht hätte ich an dem Abend doch lieber Mineralwasser trinken sollen. Als wir beide an der frischen Luft waren, mein altes Mädchen und ich, fühlte ich mich so beschwingt, als wenn ich ein gutes Dutzend Jährchen jünger wäre. Und das ganze Zeug, was mir Thorsten da aufgetischt hatte, kam mir so absurd vor wie in einem schlechten Traum. Canossa, die spinnen alle, sagte ich zu meiner Hündin, und sie guckte mich ganz verständnisvoll an. Die Haustür war abgeschlossen, und als ich das Schlüsselbund aus der Tasche zog, sah ich, dass da ja auch der Wohnungsschlüssel von Fridtjof dran war. Irgendwie einfach nie abgemacht. Es war bestimmt der Champagner. Canossa, was meinst du? Wollen wir meinem alten Freund einen Überraschungsbesuch abstatten, wo er doch morgen wegfährt? Eine Tasse Tee und einen guten Rat kriegen wir da bestimmt auch. Na komm. Friedhofs Wohnung war hell erleuchtet. Canossa zog wie verrückt durch alle Zimmer. Kein Friedhof. Die Tür zum Bad war angelehnt. Ich hab was gegen Leichen. Und gegen Leichen von guten Freunden schon ganz und gar. Vor allem, wenn sie in Pyjama und Hausschuhen im erkalteten Badewasser liegen. Auf dem Polizeipräsidium am nächsten Tag habe ich ja noch Korsettstange gezeigt. Aber dann auf dem Weg nach Haus überkam's mich wieder. Ich kaufte mir pro forma eine Zeitung, setzte mich im Mombi auf eine Bank, zog Canossa an mich und heulte ihr ins Fell. Quade. Ach, wie schön. So ein Zufall. Erst beim zweiten Hinsehen fiel mir das Gesicht wieder ein. Die kleine russische Doktorin, die mich in ihre Praxis eingeladen hatte. Freue ich mich wirklich, Sie zu treffen. Wie geht's dem Hundchen? Schade, dass Sie noch nicht da waren, in meiner Praxis. Sie müssen schon entschuldigen, Frau Doktor. Starkova Finkelstein. Natalia Starkova Finkelstein. Frau Doktor Finkelstein. Aber ich bin ja bei Dr. Petersen mit der Hündin. Ich will nicht anmaßend sein, aber was Ihre Hündin angeht, da bin ich besser. Kann Ihnen, glaube ich, sehr helfen. Bei Canossa. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, ich habe so spezielle Kundschaft. In deren Kreise ist Canossa eine berühmte Persönlichkeit. Wundernase. Aber das ist nicht... Da muss mehr sein. Ich verstehe nicht ganz, was mehr sein. Ich denke, ich soll sie mal gründlich untersuchen. Vielleicht trägt sie irgendeine Botschaft. Botschaft? Falls ich was finde, mache ich's weg. Dann ist ihr Hund frei und Sie haben nichts zu befürchten. Botschaft wird gelöscht. Haben Sie Vertrauen, wir haben gemeinsame Freunde. Wie das? Wohnt nicht in Ihrem Haus ein gewisser Friedhof Reiter? Nun, er und mein Vater waren in Äthiopien, Botschaftsangehörige. Ist viele Jahre her. Hab früher auf Friedhofs Schoß gesessen. Hab ihn Onkel genannt. Friedhof? Woher? Wieso hat... Oh mein Gott. Er ist tot. Wussten Sie das nicht? Also das war nun endgültig zu viel. Nicht genug, dass sich Friedhof unter so merkwürdigen Umständen verabschieden müssen. Nun machte diese Doktorin mit ihren Andeutungen die Sache noch zwielichtiger. Offensichtlich hatte Friedhof Wichtiges vor mir verheimlicht. Ich war unendlich traurig und ich war gekränkt. Als die Doktorin mir anbot, mich nach Hause zu begleiten, lehnte ich schroff ab. Mein altes Mädchen war jetzt die Einzige, die ich um mich trug. Tag schön, Frau Quale. Oh Gott, Mädchen, hab ich mich erschreckt. Tag, Sylvie. Sie sehen ja aus wie der Tod auf Latschen, Frau Quade. Was ist denn? Ich bin heute nicht so gut drauf, Sylvie. Wie geht das Geschäft? Um die Zeit noch mau, Frau Quade. Ach, die Canossa, da ist die mal an mir schnüffelt. Die war mal bei der Drogenfahndung. Was wollen Sie damit sagen? Pass gut auf dich auf, Sylvie. Hier ist keine Stehbierhalle, meine Herren. Sondern ein Hausflur. Nur mal friedlich, Mutchen. Wir wollen hier bloß in Ruhe gepflegt unser Bierchen trinken, dann verschwinden wir wieder. Nichts ist, ich kenne das. Die Ecken voll pissen wollt ihr. Miets, was frisst denn das Kätzchen? Pass bloß auf, dass dein Köter dich nicht frisst, Olle. Oder dich, du Mistfink. Canossa, Achtung. Ist ja gut. Wir gehen ja schon. Den verfluchten Köter zahle ich ein, da kannst du einen drauf lassen. Komm, lass uns das Video machen. Sowas hat mir gerade noch gefehlt. Bei mir zu Hause war alles dunkel. Aber an Canossas Benehmen merkte ich, dass da wer sein musste. Machen Sie bitte kein Licht, Frau Quade. Ich sehe vielleicht nicht gut aus. Tut mir leid, aber ich höre schon schlecht. Da muss ich wenigstens was sehen. Diesmal hatten sie ihn richtig verdroschen. Sein Auge war blau und seine Lippe blutete. Frau Quade, ich muss ausziehen. Warum müssen Sie ausziehen, Jonas? Wir haben uns doch so gut verstanden. Ja, Frau Quade. Ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen. Ich studiere gar nicht Klarinette. Das heißt schon, aber nicht so richtig. Meine Eltern wollten, dass ich einen anständigen Beruf ergreife. Zahnarzt, so wie Sie beide. Und deshalb keinen Pfennig für ein Musikstudium. Da wollte ich es eben alleine schaffen. Naja, das erste Semester lief ja noch. Und dann war die Knete alle und dann habe ich angefangen zu kellnern. Was ist daran so schlimm? Es wurde schlimm. Es lag an der Kneipe, wissen Sie. Zuerst habe ich bloß manchmal was aufgehoben, was jemand für wen anders abgegeben hatte. Kleine Gefälligkeit. Ich war prompt und zuverlässig. Sowas fällt ja heutzutage auf. Dann kriegte ich größere Aufträge. Geld brauchte ich auch. Naja. Und jetzt stecke ich ziemlich tief drin. Ganz langsam, Junge. Jonas Frohgemuth steckt mit in dieser dreckigen Szene. Habe ich das recht verstanden? Ja, das haben Sie recht verstanden. Als wir uns kennenlernten, hatte ich beschlossen, auszusteigen. Ich hab's ja dann auch mit Straßenmusik versucht. Und Jonas Frohgemuth war angesetzt, mir meinen Hund abzunehmen. Stimmt das? Als die Spitz gekriegt hatten, dass ich bei Ihnen wohne, haben Sie Druck gemacht. Es wäre auch ein Bonus für mich drin, hieß es. Andernfalls, aber das konnte ich einfach nicht. Darum habe ich Sie gebeten, Canossa wegzugeben. Und dann im Keller... Im Keller haben Sie sich selbst einversetzt, damit ich es mit der Angst kriege und mein altes Mädchen weggebe. Die lassen sich nicht mehr hinhalten. Wenn ich nicht mitmache, haben sie gesagt, müssten sie annehmen, ich hätte die Seite gewechselt. Ich muss abhauen, so schnell wie also möglich. Also erstmal mache ich Ihnen eine kalte Kompresse und dann... Was hat sie denn? Oh Gott. Frau Quartes hat geklingelt. Ach, meine Ohren. Nicht aufmachen, bitte. Nicht aufmachen. Ja, durch den Spion kann ich ja wohl gucken. Es war mein Sohn. Ich konnte mir zwar inzwischen denken, dass es Leute gab, die sich scheuten, ihm die Tür aufzumachen, aber zumindest dazu hatte ich noch keinen Grund. Ja. Jonas aber offensichtlich schon. Ich denke, ich gehe da mal rüber und pack meine Sachen. Und offensichtlich kannten sich die beiden. Tja, das ist eine gute Idee von Ihnen, Herr Frohgemuth. Mutter, ich habe eine gute Nachricht für dich. Du musst dir wegen deinem Hundchen keine Sorgen mehr machen. Die Geschichte ist geregelt. Wieso denn das? Es hängt mit dem Tod von Friedhof Reiter zusammen. Übrigens, mein Beileid, Mutter. Gewisse Informationen, die erst zusammen mit dem, was man bei dem Hund vermutet, ein Ganzes geben, sind nicht auffindbar. Informationen? Bitte? Ich verstehe kein Wort. Was hat Friedhof mit meinem Hund zu schaffen? Ich denke, ihr wart befreundet. Allzu viel hattet ihr wohl nicht anvertraut. Friedhof hatte gesessen. Natürlich weiß ich das. Jemand hatte ihm was ins Gepäck geschmuggelt, als er im diplomatischen Dienst war. Die Variante ist ausgesprochen süß. Herr Reiter war, um es mal so zu nennen, voll im Geschäft. Zusammen mit einem sowjetischen Diplomaten, der wie er in Äthiopien war, hat er seine Position genutzt, bis man ihnen auf die Schliche kam. Beide wurden abberufen und verurteilt. Mag sein, dass Reiter sauber bleiben wollte, als er aus dem Knast kam, aber nach der Wende erinnerte man sich an ihn und der gute alte Frithjof stieg voll wieder ein. Sein Pech war, dass man dahinter kam, dass er über gewisse Aktivitäten Buch führte. Ob er damit zur Gegenseite gehen wollte oder zur Polizei, weiß keiner. Jedenfalls wollte man dies Buch haben. Beide Seiten wollten das. Der erste Versuch schlug fehl. Das war die Leiche, die ausgerechnet du finden musstest, Mom. Der Kollege von der Gegenpartei hatte wohl etwas vorschnell gehandelt, denn zu holen war bei dem Toten nichts. Und das weißt du alles? Man hört dies und das. Ich habe damit nichts zu tun, Mom. Aber nein, bestimmt nicht. Tja, und es heißt, dass man auch jetzt nichts bei Reiter gefunden hat. Sein Tod war praktisch für die Katz, beziehungsweise für den Hund. Entschuldige. Denn deine Canossa ist damit praktisch aus dem Schneider. Ohne die Linie Reiter ist das, was vielleicht bei ihr zu finden ist, wertlos. Guck mich nicht so an, Mom. Ich wollte dir nur die gute Nachricht mitteilen. Und sieh zu, dass du die Reputation unseres Namens nicht ruinierst. Quade im Zusammenhang mit Badewannenleichen ist nicht gerade eine Empfehlung. Mein Name, dein Name, mir dreht sich der Magen um. Am liebsten würde ich einen Antrag auf Wiederbenutzung meines Mädchennamens stellen. Na, übertreib mal nicht, Mutter. Ich hoffe, wir sehen uns unter erfreulicheren Umständen wieder. Schönen Abend noch. Thorsten? Ja, bitte? Wie hieß der sowjetische Diplomat, mit dem Frithjof in Äthiopien war? Keine Ahnung. Hieß er vielleicht Finkelstein? Möglich, ist das denn wichtig? Für mich schon. Ich saß da wie versteinert. Mir war eiskalt. Sie hatten etwas bei Frithjof gesucht und nicht gefunden. Und mir hatte Frithjof erklärt, er arbeite an autobiografischen Aufzeichnungen. Frau Quade? Aus meinem Nachdenken ritt mich Jonas. Ich bin dann soweit. Und wo wollen Sie hin? Erst mal zu Freunden, dann sehe ich weiter. Ich hätte ihn überreden sollen, wenigstens noch die Nacht zu bleiben. Aber ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt. War schön bei Ihnen. Trotz allem. Tschüss, Canossa. Jonas, ich wünsche Ihnen viel Glück. Wie kommen Sie denn jetzt weg? Mit dem schweren Koffer. Ich greife mir ein Taxi. Kommt ja alle Nase lang eins vorbei. Also, ciao. Ich ging in den Flur, um noch einen Blick in sein Zimmer zu werfen. Da sah ich, er hatte doch tatsächlich seine Klarinette liegen lassen. Ich lief auf die Straße. Vielleicht konnte ich ihn ja noch zurückrufen. Unfalltod mit Fahrerflucht. Reiner Zufall. Aber jetzt stand mein Entschluss fest. Die dürfen nicht davonkommen. Ich musste zur Kripo. Auf dem Weg zum Polizeipräsidium war mein Hund natürlich dabei. Bevor wir diesen wichtigen Gang antraten, ließ ich sie nochmal in die Büsche. Canossa! Canossa, hey Olle! Komm her, komm. Da konnte ich lange pfeifen. Canossa, altes Mädchen, komm, komm. Canossa. Mein Hund war fort. Ich habe halb Berlin verrückt gemacht. Alle Tierheime abgeklappert, Suchanzeigen an alle Bäume der Umgebung genagelt, über den Rundfunk ausrufen lassen und immer wieder Leute gefragt. Keiner hatte mein Tier gesehen, obwohl sich natürlich ganz Berlin Mitte an Canossa erinnerte. Den alten Hund auf drei Beinen. Aber nichts. Nirgendwo. Ach, Frau Quade, Wollen Sie nicht mal auf den Kaffee raufkommen? Ich hab da was Leuten gehört. Ich kann die olle Klatschtante nicht ausstehen, aber ich griff ja nach jedem Strohhalm. Wissen Sie? Man weiß ja nie, ob was dran ist. Ich hab's ja auch nur von der Gemüsemüllern. Die sagt, da ist so eine Sozialhilfeempfängerin, eine totale Spritteule. Kauft bei ihr immer Lambrusco, den Süßen, von wegen der Wirkung, aber im Wein liegt der Wahrheit, nicht? Also die hat erzählt, beim Türken an der Ecke neulich, da wären welche gewesen, die hätten in ihrem Wirk... Ich ließ das alles über mich ergehen. Also wahrscheinlich war sie mit von der Partie. Vorsicht, Vorsicht. Aber wie gesagt, es könnte ja was dran sein. Also die beiden Suffköppe haben in ihrem Dusel erklärt, die Kohle hätten sie, weil sie einer Ollen einen Streich gespielt hätten. Hätten ihr den Hund geklaut und dann weiterverkauft für Hundekämpfe. Ist das nicht eine Gemeinheit? Zwei Penner? Zwei Suffköppe? Ja, da musste ich sofort an ihre Canossa denken. Mir schwant was. Ich muss mal dringend was erledigen, Frau Brandt. Och, na prima. Nicht mal Dankeschön kriegt man für seine Tipps. Wenn die Brandt ein Telefon gehabt hätte, ich hätte mich draufgestürzt, auch wenn sie mir in den Hörer gekrochen wäre. So blieb mir nichts anderes übrig, als das nächste Öffentliche aufzusuchen. Hundekämpfe sind verboten. Aber Frau Doktor, wenn ich Ihnen doch sage... Ja. Was denken Sie, was das für Verletzungen sind, die ich hier in meine Praxis zusammenflicke? Alles streng geheim und verboten. Die beiden Penner kenne ich. Die haben mir wirklich mal gedroht. Aber ich war ja auf einer ganz anderen Fährte. Wir alle. Kommt doch aber kein Sinn rein. Was soll ein alter hinkender Hund bei Hunde kämpfen? Doch. Leider doch. Man braucht Probierhunde. Was? Im Ring sind sowieso nur Rüden. Aber irgendwo müssen die ja trainieren, müssen scharf werden. Und dazu nimmt man kleine Hunde oder alte. Sie meinen, die gehen dabei drauf? Ja. Frau Quade, ich kann mich umhören, ich kenne die Szene ja, aber ich glaube, da ist keine Hoffnung. Viel weniger, als wenn sie den anderen in die Hände gefallen wäre. Frau Quade, hallo, warten Sie doch mal. Ich rufe schon dauernd hinter Ihnen her. Silvi, da ist nichts mit hinterherrufen. Ich höre ja immer schlechter. Hätte ich beinahe nicht erkannt, so in Zivil. Gut, dass ich Sie treffe. Ich wollte Ihnen schon die ganze Zeit was sagen. Willst du mir auch dein Beileid ausdrücken? Danke. Beileid? Nee. Es ist nämlich so, mein Verlobter, also der Lemke, der hat ja nun einen Bungalow in Mahlsdorf. Ist eine gute Investition da draußen, da erholen wir uns immer Weekend. Fein für euch. Na und drumherum sind so Lauben, olle Bretterbuden, wissen Sie? Aber letztes Mal, als wir da waren, da sind wir rein zu gar nichts gekommen. Da heulte die ganze Zeit ein Hund, richtig schrecklich. Da sind wir hin und haben uns das angeguckt. Wissen Sie, Lemke ist Tierfreund und der fand es empörend, einen Hund allein zu lassen mit einer Tüte Trockenfutter und einem Napf mit dreckigem Wasser. Und der Hund, das fiel mir auf, der sieht so ähnlich aus wie Ihre Canossa. Wie Canossa? Naja, so schwarz und ein schlimmes Bein hatte der auch da draußen. Silvi, fahren Sie Auto? Na klar. Oder denken Sie, ich steige bloß in welche ein? Wird sie durchkommen, Frau Doktor? Sie ist sehr geschwächt. Aber Herz und Kreislauf sind stabil, Gott sei Dank. Das Bein hat sich entzündet. Ich muss das operieren. Jetzt? Kleines Eingriff, aber notwendig, wenn sie wieder zu Kräften kommen soll. Alles andere sehen wir dann später. Gottes Hundchen, wie es auf die Frau Quade los ist, obwohl es doch kaum konnte. Sowas vergisst man nicht. Alles andere? Wie meinen Sie das? Was glauben Sie, warum Ihre Canossa noch am Leben ist? Bei den Kampfhunden hat sie keine Chance. Wenn alles gut geht, gibt's Nachwuchs. Nachwuchs? Als die Karle sie an die Kampfhundszene verkauften, war Canossa gerade läufig. Haben Sie nichts bemerkt? Ja, die Rüden liefen ihr ein bisschen mehr nach. Ach, da hat dann keiner zugebissen. Saustark. Nicht mal ein blutrünstiger Mastiff beißt dazu, wenn sich ihm eine Dame liebesbereit präsentiert. Darum taugte sie auch nicht für diesen Sport. Und kam in den Zwinger bei Mahlsdorf. Frau Quade, ich melde mich für den Welpen an. Ach je, ich muss los. Lemke sitzt nicht gern, wenn ich so spät dran bin. Tschüss, Canossa. Und weg war sie. Prima Mädel, die Sylvie. Auch wenn ihr Parfüm nicht immer ganz koscher ist. Aber auch an der Doktorschen gibt's nichts zu tadeln. Mag sein, dass da ein paar dunkle Stellen gibt. Mir und meiner Ollen hat sie geholfen. Mir wurde ganz plümerant, als sie sich mit dem Skalpell an Canossas Bein zu schaffen machte. Zur Ablenkung erzählte sie mir eine Geschichte vom Perserkönig, der eine Botschaft durch die Reihen der feindlichen Griechen senden musste. Was sollte er auch tun? Waren barbarische Zeiten damals. Er ritzte die Botschaft einem Sklaven in die Kopfhaut und sandte ihn los mit der Nachricht: Frau Quade, Sie sollen nicht hinschauen. Tu ich ja auch nicht. Mit der Nachricht: Rasiere dem Sklaven den Kopf. Der Empfänger tat das und hatte die Botschaft. So, das war's. Waren vielleicht Pfuscher. Pfuscher? Wieso? Na, die anderen. Welche anderen? Sag ich Ihnen gleich. Noch ein Stich. Kann ich jetzt wieder hinschauen? Ja, Frau Quadde. Das war keine richtige Verletzung da an Canossas Bein. Das war auch eine Operation. Verstehe rein gar nichts. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Sieht aus wie ein kleines Smarty. Ja, und das war in Canossas Bein. Ein unschätzbarer Fund. Dieses Plasteteil? Nicht Plastik, Silizium, ein Chip mit Informationen. Canossa war Geheimnisträger. Das hat man ihr eingesetzt? Richtig. Canossa sollte, wie sagt man, transferiert werden. Und das hier, das sollte der neue Besitzer bei ihr finden, und zwar nur der. Also implantierte man das Teil im Bein vom Hund. Schlechte Arbeit. Der Chip ist auf Wanderschaft gegangen. Sonst hätte der Hund nicht gehinkt. Ich darf das haben, ja? Es ist sowieso wertlos. Na, wer sagt denn das? Einer, der es wissen muss. Wer auch immer das war, er hat sie belogen. Vielleicht, um sie zu beruhigen, wegen Canossa. Er hat gesagt, es ist nur eine Hälfte. Die zweite war bei unserem gemeinsamen Freund. Und die wurde nicht aufgefunden. So? Das ist interessant. Ich zeige Ihnen jetzt was. Hier. Das kam mit der Post am Tag nach Fridjofs Tod. Fridjofs Schrift? Oh Gott, sind das... Seine Notizen. Und beides vernichten wir jetzt. Aber mit diesem Notizbuch und dem Chip, wenn wir damit zur Polizei gehen... Frau Quade, Sie haben Ihren Hund wieder und wollen ihn auch behalten. Und ich bin Finkersteins Tochter. Ich werde jetzt ein paar Anrufe machen, damit bestimmte Leute zu wissen kriegen, dass der persische Sklave kein Geheimnis mehr hat. Sie hörten Das Geheimnis des persischen Sklaven. Kriminalhörspiel nach dem Roman Alter Hund auf drei Beinen von Waltraud Lewin. Es spielten Frau Quade, Anneliese Römer, Fridjof Reiter, Herbert Stass, Thorsten, Michael Mertens, Jonas, Kai Schulze, Natalia, Ludmila Mischke, Silvi, Stefanie Stappenbeck, Frau Brandt, Heide Kipp. In weiteren Rollen hörten sie Andreas Dölling, Hans-Joachim Leschnitz, Peter Panhans, Bert-Günther Schmidtke und Sheriff von Merlin als Canossa. Komposition Hannes Zerbe, Klarinette Jürgen Kupke, Ton Holger König und Ricarda Molder, Regieassistenz Andreas Hagelüken, Regie Christoph Dietrich. Eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg 1995.